Du wirst dich nie ändern, Paul. Wohl wahr, ob in den 50ern oder später in den 90ern, als er schon längst König des Rotlichtviertels von Soho geworden war, Paul Raymond wusste immer genau, wie er Geld zu machen hatte. Spätestens seit er den Job als Gedankenleser an den Nagel hängte und seinen ersten Nachtclub aufmachte, denn schon bald habe ich erkannt, dass sich das Publikum gern attraktive Frauen ansieht. Aber noch lieber, wenn diese Frauen unbekleidet sind. Es folgen der erste Stripclub, diverse Erotikmagazine sowie eine Immobilie nach der nächsten, weil, so erzählt es Paul seiner Tochter bei der Rundfahrt durchs Imperium, nichts verschafft einem mehr Respekt als der Besitz von Eigentum. Michael Winterbottoms filmische Biografie über diesen Erotikunternehmer, den reichsten Mann Großbritanniens, wie ihn 1992 die Sunday Times nannte, ist opulentes Ausstattungskino. Eine präzise Rekonstruktion der ein wenig schmuddeligen wie verruchten Seite der Popkultur. Ich geh fort, Paul. Ich wünsche mir ein normales Leben. Eine Reise zurück in die 50er, 60er bis 90er Jahre, inklusive der Songs der Zeit sowie all dieser grässlichen Frisuren und schauerlichen Möbel mit teilweise zum Amoklauf provozierenden Stoffmustern. Ein normales Leben ist was für normale Leute. Winterbottom erzählt in The Look of Love von Gier, Geilheit, Reichtum und der Melancholie und dem Verlorensein in all dem. Aber außer für das Grelle bleibt auf dieser exotischen Zeitreise wenig Raum. So wirkt Steve Coogan als Rotlichtkönig immer ein wenig aufgesetzt, draufgesetzt aufs Dekor. Die Geschichte wird quasi übertüncht von den heute vor allem exotisch wirkenden Accessoires der Zeit. The Look of Love wird damit zur inszenierten Kühle. Und wofür das Ganze? Warum halten wir hier an? Doch Winterbottom kann, und das ist das Interessante, das Spannende an diesem Filmemacher, geht's dir gut? Auch vollkommen anders. Ja? Wie anders wirkt Trishna von 2011. Du bist wunderschön. Die dritte Thomas Hardy-Verfilmung des britischen Filmemachers Winterbottom, auf DVD erschienen, ist eine im zeitgenössischen Indien angesiedelte Adaption des 1891 erschienenen Romans Tess von den D'Urbervilles, der auch schon Grundlage für Polanskis Film Tess war. Die Hauptrollen in Winterbottoms Trishna spielen Slumdog-Millionärstar Frida Pinto und der britisch-pakistanische Schauspieler und Musiker Riz Ahmed. Und sie spielen brillant. Trishna ist eine junge Frau aus der indischen Provinz, in die sich Jay, Sohn eines reichen Hoteliers, verliebt. In Großbritannien aufgewachsen, soll der nun in Indien in die Fußstapfen seines Vaters treten. Darf man fragen, was du stattdessen machen willst? Ja, ich will nach Bombay gehen und mich in ein interessantes Projekt einbringen. Manchmal kann man dich einfach nicht ernst nehmen. Trishna ist die Geschichte einer Liebe, die zwischen den Zeiten und zwischen den Kulturen zerrieben wird. Bei Dreharbeiten vor gut 10 Jahren in einer ländlichen Region sah Michael Winterbottom, wie am Bonusmaterial der DVD erzählt, die rasanten sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen im zeitgenössischen Indien. There were a lot of rapid social, cultural, economic changes that were going on that were very similar to the changes that had been described by Hardy. Sie ähnelten den Veränderungen, die Thomas Hardy in Tess für das England des 19. Jahrhunderts beschrieben hat. In the 19th century, it's hard to imagine, was like the most dynamic place in the world. It was the most industrialized place, the place that was changing most rapidly. Kaum zu glauben, aber England war damals einer der dynamischsten wie industrialisiertesten Orte der Welt, sagt Winterbottom. Nirgendwo veränderte sich alles so schnell. Das Gefangensein zwischen einer starren, gefestigten ländlichen Gemeinde und, auf der anderen Seite, einer modernen, urbanen Community, dieses Grundthema von Thomas Hardy ist, wie Winterbottom sagt, in der Kulisse Indiens heute allgegenwärtig. Dabei ist die Auflösung von alten Werten und Normen in einem gigantischen kulturellen Schmelztiegel durchaus auch das Thema von The Look of Love. Doch vielleicht ist es der opulente und leider unsägliche Parfumsritt durch 4 Jahrzehnte, der uns bei dieser grellen filmischen Biografie über den Erotik-Großunternehmer so langweilt. Trishnas unglückliche Liebe zum wohlhabenden Geschäftsmann Jay in einem zeitgenössischen Indien hingegen wirkt klassisch. Wir können vorher ahnen, welche Folgen die Beichte der jungen Frau vom Land haben wird, als Jay ihr gerade die Kette der Großmutter mitbringen wollte. Ich muss dir auch etwas sagen, Jay. Als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Schwanger von Jay. Mein Vater brachte mich zum Arzt und er hat mich gezwungen abzutreiben. Wieso hast du mir nichts gesagt? Weil ich schreckliche Angst hatte. Ja. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Trishna hat kein Happy End. Das ist vielleicht keine Überraschung. Doch Trishna, eine DVD-Premiere, wie gesagt, Trishna ist ein großartig erzählter, mitreißender Film.